Kapitel 36. Franz steht auf. Er geht zu seinen Eltern. Er sagt: Vater, ich gehe heute nicht in die Kirche. Was? Schreit der Vater. Wer in meinem Haus wohnt, geht in die Kirche, basta! Franz sagt: Mutter, ich arbeite heute nicht in der Wirtschaft und morgen auch nicht und nächste Woche auch nicht. Kapitel 37. Die Mutter weint. Sie sagt: Mein Junge, warum? Das Leben ist Arbeit. Franz sagt: Das Dorf ist zu klein für mich. Ich möchte die Welt sehen. Die Mutter sagt: Dein Leben ist hier. Wenn wir alt sind, bekommst du die Wirtschaft. Nein, Mama, sagt Franz. Ich gehe nach München. Kapitel 38. Franz geht zu Maria. Maria wohnt in einem großen Haus bei ihren Eltern. Die Eltern haben eine Firma für Agrarmaschinen. Franz sagt Maria, dass er nach München gehen möchte. Maria sagt mit Tränen in den Augen: Aber wir wollen heiraten. Nein, ich kann nicht. Ich muss die Welt sehen. Maria sagt: Aber Franz, denk nach. Du bekommst die Wirtschaft. Ich bekomme die Firma. Wir heiraten und sind reich. Das ist mir egal. Ich möchte weg. Kapitel 39. Wo willst du in München wohnen? Ich habe einen Cousin dort. Er studiert an der Universität. Maria weint. Franz, gibt es eine andere Frau? Franz sagt: Nein. Aber seine Ohren werden heiß. Kapitel 40. Franz geht durch den Regen nach Hause. Er telefoniert mit seinem Cousin. Er macht alles klar. Dann packt er einen Koffer. Er geht zu seiner Mutter. Auf Wiedersehen, Mama. Die Mutter sagt: Mein Junge, Gott sei mit dir. Der Vater möchte mit Franz nicht sprechen.